Kundgabe 5338. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.03.1952. Bekehrungswerk an Seelen aus der Tiefe durch Liebe. Ich will, dass ihr alle selig werdet. Darum gebe ich euch jede Möglichkeit, das Ziel, die Seligwerdung, zu erreichen. Ich habe keine Freude an dem Rückgang meiner Geschöpfe. Ich will nicht, dass sie leiden müssen. Ich will auch nicht, dass sie verloren gehen, dass sie meinem Gegner in die Hände fallen, denn obgleich er sie nicht ewig behalten wird, kann er sie doch lange Zeit in seiner Gewalt haben, dem Geschöpf selbst zum unermesslichen Leid und unbeschreiblicher Qual. Und wo es nur eine Möglichkeit gibt, diesen Elendszustand abzukürzen, meinem Gegner die Seelen zu entreißen, werde ich selbst Gelegenheiten schaffen und alles tun, um dem Wesen den Aufstieg zur Höhe zu ermöglichen. Meine Liebe verlangt zudem auch nach dem von mir einst abgefallenen Geistigen, weil es meiner ewigen Liebe entstammt und somit mein Anteil ist. Die Liebe aber weiß immer Mittel und Wege und scheint ein Gelingen noch so aussichtslos. Das satanische Einwirken in der letzten Zeit vor dem Ende setzt alle Kräfte des Himmels und der Erde in Bewegung, Gegenarbeit zu leisten, sich in Abwehrstellung zu begeben und im gleichen Maß für mich tätig zu sein, wie der Satan gegen mich arbeitet. Und nun erweiset sich die Kraft der Liebe als überaus segenbringend und ihre Wirkung ist eine erlösende, das heißt, die Liebe eines Lichtwesens oder auch eines Menschen auf der Erde vermag Fesseln zu sprengen, die der Satan geschmiedet hat. Die Liebe kann ihm Seelen entreißen, weil sie eine Waffe ist, gegen die er machtlos ist. Die Kraft der Liebe könnte in einem Augenblick die gesamte geistige Welt erlösen. Doch auch hier gilt das Gesetz der ewigen Ordnung, dass die Liebe nicht wirken kann, wenn sie Widerstand findet, und dass darum erst der mir widersetzliche Wille gebrochen sein muss, bevor die Liebe wirken kann. Und um diesen Willen ringen unzählige Lichtwesen und Menschen auf Erden, die mir ergeben sind. Wieder muss nun die Liebe diese Willenswandlung bewirken, und sie wird nicht ohne Erfolg bleiben. Noch niemals hat der Kampf zwischen Licht und Finsternis so gewütet wie nun vor dem Ende der alten Erde. Denn der Satan treibt die ihm hörigen Kräfte zu höchster Tätigkeit an, und auch die Lichtwesen stellen sich zum Kampf wider sie. Doch sie kämpfen nicht gegeneinander, sondern um die Seelen der Menschen auf Erden. Und beide Kräfte suchen Einfluss zu gewinnen, bis eine Kraft den Sieg davonträgt. Doch auch scheinbar Verlorenes kann noch zurückgeholt werden, wenn die Liebe eines Menschen um dieses Wesen kämpft, wenn ein Mensch aus freiem Willen ihm nachfolgt mit seinen Gedanken in die Finsternis, wenn er die Seele herauszureißen sucht und von sich aus gedanklich so auf diese Seele einwirkt, dass sie den Lieberuf vernimmt und sich wohltätig berührt fühlt und umwendet. Dann vermag die Liebekraft, Wunder zu wirken. Sie kann eine Seele wandeln und in ihr das Verlangen erwachen lassen, zu fliehen aus dem Bereich des Satans, zu fliehen aus der Finsternis zum Licht. Und dem Verlangen kann auch die Tat folgen, so wie der Mensch die Seele unterstützt mit seiner Liebe. Ich freue mich eines jeden solchen Bekehrungswerkes und helfe nach, soweit es ohne Willenszwang möglich ist. Denn ich verlange selbst nach jenen Seelen, die der Satan mir entreißen wollte und die ich nicht Kraft meiner Macht zurückhalten konnte, sondern sie euch Menschen übergebe, dass ihr sie rettet aus der Not durch eure Liebe. Ihr Menschen wisset es nicht, was ihr selbst für eine Macht habt, wenn ihr mit der Waffe der Liebe kämpft. Euch Menschen wäre es wahrlich möglich, die Hölle zu erlösen, so ihr alle in tiefster Liebe euch der gefallenen Seelen annehmen würdet, um ihnen emporzuhelfen. Und ich würde euch alle dafür segnen. Doch euer Glaube ist zu schwach, und darum wisset ihr weder um die große Not noch um die Möglichkeit, diese zu lindern. Und ihr steht selbst in der Gefahr, das Reich der Finsternis einmal zu betreten, weil ihr nicht glaubet. Doch sorget, dass euch dann wenigstens Werke der Liebe nachfolgen. Sorget, dass eurer in Liebe gedacht wird, dass ihr Hilfe findet, um aus der Tiefe zur Höhe zu steigen. Denn ich will nicht, dass ihr untergeht. Ich will, dass ihr selig werdet, dass ihr in Lichthöhen eingehen könnet und triumphieren könnet über den Satan, der sein Reich vergrößern will und der doch machtlos ist gegen die Kraft der Liebe. Amen.